Die Kinder in der DVRK feierten am 6. Juni den 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation. Sie legten an den Bongsa-Statuen und Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in allen Bezirken des Landes Blumenkörbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor. In der Hauptstadt und allen Bezirken fanden auch die Kongresse der Grundorganisationen der koreanischen Kinderorganisation statt. In den Bezirken wie Südhwanghae und Jagang gab es die künstlerischen Darbietungen der Schüler zum Tag der Gründung der koreanischen Kinderorganisation. In allen Grund- und Mittelschulen der Republik wie Grundschule Segori im Pyongyanger Stadtbezirk Potonggang und Mittelschule Kimcheok in der Stadt Kimcheok wurden verschiedene Sportwettkämpfe und Spiele der Schüler ausgetragen. An diesem Tag verbrachten die Schulkinder in den kulturellen Erholungsstätten des Volkes, wie in Wasserpark Munsu und Jugendpark Gaesun, fröhliche Stunden.